Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 825 an Goethe, Weimar, 15. Dezember 1801. Ich habe das Manuskript heute mit aller Besonnenheit durchlesen und wüsste nichts davon oder dazu zu tun, wegen der kleinen Weglassung, wovon Sie gestern sprachen, bin ich noch Ihrer Meinung. Sie finden an einigen Stellen Striche mit dem Bleistift. Sie betreffen bloß den Ausdruck, den ich, wie ich schon gestern erinnerte, womöglich von allem, was nicht die allgemeine Sprache ist, befreiet wünschte, da der Aufsatz an die eigentliche Lesermasse des ungeweihten Publikums adressiert wird. Mit meinen Kranken bessert es sich zusehends. Ich sehe Sie vielleicht morgen, wenn uns das Wetter begünstigt, entweder im Freien oder abends in der Komödie. Leben Sie recht wohl. SCH